jetzt die Welt nicht lassen, mich zu verfolgen und zu hassen. So weist mir Gottes Hand ein anderes Land. Ach, könnte es heute noch geschehen, dass ich mein Leben möchte sehen. Ach, könnte es heute noch, es heute noch geschehen, dass ich mein Leben, dass ich mein Leben.